Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mit Margarete Wohlein am Mikrofon. Hallo. Das Leben der Frau, über das Sie gleich mehr hören werden, deckt fast das gesamte vergangene Jahrhundert ab. Frieda Klich ist 1905 geboren, hat beide Weltkriege erlebt und überlebt, war Trümmerfrau, dann Landarbeiterin und Kohlearbeiterin, am Ende die erste Diesellokfahrerin der DDR. Sie hat Grenzen überschritten, Krisen gemeistert, Besonderes erlebt. Und darüber erzählt sie, gelassen und manchmal sogar mit Humor, unideologisch, denn die Grundlage für ihre Lebensansichten sind ihre Erfahrungen und Erlebnisse. Die Lebensansichten einer alten Arbeiterin von Katharina Rothärmel wurde gesendet am 7. März 1988 in der Stimme der DDR, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Sie sitzt mir gegenüber und gibt Auskunft über sich. Zögernd zu Anfang, aufgeschlossener einige Zeit später. Da war sie Witwe geworden und zum ersten Mal gehörte ihr die Wohnung allein und die Zeit allein. Meine Beharrlichkeit wundert sie. Manchmal wird sie auch ärgerlich. Dann gehe ich, um ein andermal wiederzukommen. Wenn das Wetter umschlägt, fällt ihr das Sprechen schwer. Und wir wechseln nur ein paar Worte und trinken Kaffee. Wen interessiert denn das alles, was du aufschreibst von mir? Niemanden. Ich möchte nicht, dass es vergessen wird. Darum schreibe ich es auf, antworte ich ihr. Frieda sieht schweigend aus dem Fenster. Und ich sehe ihr Gesicht an. Ein faltenloses Gesicht mit lebhaften braunen Augen. Sie muss eine schöne Frau gewesen sein, denke ich. Und verabschiede mich von ihr. Sie wurde 1905 geboren. Im gleichen Jahr geschah es, dass an einem Dezemberabend in dem elsässischen Orte Gebweiler plötzlich alle Lichter auf den Straßen für eine Stunde ausgelöscht wurden, weil an dem Tage im Orte ein uneheliches Kind geboren worden war. Lebensansichten einer alten Arbeiterin. Aufgezeichnet von Katharina Rothärmel und gesprochen von Gisela Morgen. Bis 45 warst du als Frau nichts wert. Die das sagt, heißt Frieda Klich und wird im Spätsommer 83 Jahre alt. Die erste Frau in unserer Republik als Fahrer einer Diesellok. Wir waren 6 Kinder zu Hause. Ich war die 4. Ein Junge ist 99 geboren und der ist im Weltkrieg gefallen, im 1. Letztes Jahr ist der noch gefallen. Der war von der Lehre weg und ist vorzeitig in den Krieg wegen Vaterlandsliebe und so. Einmal ist er noch auf Urlaub gekommen und dann gleich nach Frankreich runter, nach Verdun, wo die große Schlacht da war, ne? Jetzt, wo die vielen Kreuze da sind. Die haben uns dann geschrieben, er ist beigesetzt worden in allen Ehren und so. Und dann hat Vater zurückgeschrieben zu dieser Division, dann möchten wir seine Unterhosen haben, die wir ihm hingeschickt haben, und seine Strümpfe, die wir ihm gestrickt haben, und seine Uhr und das alles. Und dann haben die uns geschrieben, bei dem großen Gefecht war das nicht möglich. Nämlich in dem großen Bunker, wo die waren. Da ist eine Granate eingeschlagen. Hat sie alle in Eimer gemacht. Ja. Da wurde unsere Mutter krank. Sehr krank. Die ist so krank geworden, dass sie ins Krankenhaus musste. Ist ja alles auf den Darm geschlagen. Da Kummer und das. Und dann sagen sie, sie hat Typhus. Typhus verdächtig, wisst ihr. Mussten wir alle geimpft werden. Die haben was gesprüht. Ah ja, das haben alle die Kriege eingebracht. Nicht nur die Bomben und der Hunger machen die Menschen kaputt. März 32 ist dann unsere Mutter verstorben. Nee, die war noch keine 60. Ja, als der Erste Weltkrieg war, da bin ich 9 gewesen. Da wurden meine Wälder gejagt, mussten Buchen und Eichenlaub abrappen. Und das wurde dann zu Heu getrocknet zum Verfüttern für die Pferde. Ne? Früher sind dort die Kanonen mit Pferde gezogen worden. Die Artilleristen und die. Na, heute ist es anders. Das weißt du ja, heute ist das alles motorisiert. Wir sind weg von der Schulstunde und mussten das Zeug sammeln. In der Brauerei wurde das gedarrt. Die hatten da eine Darre, weißt du? Und dann kam es in eine Säcke und ab für die Pferde an der Front, ne? So war das im Ersten Weltkrieg. Ja, später habe ich auch in der Brauerei gearbeitet. Hopfen und Malz, Gott der Hals, sagt der Bauer. Ja, ja, manchmal kannst du auch sagen, Hopfen und Malz verloren. In der Körnerschen Fabrik, da in Bütow, weißt du, wo Vater gearbeitet hat, die haben ja hauptsächlich Grubenholz gemacht für die Unterstände. Pass mal auf, 17. Das war der Aufschwung für die Arbeiter. Die Oktoberrevolution. Ich weiß ja Bescheid. Also, die Arbeiter haben gestreikt. Wir machen kein Holz mehr für die Unterstände. Das Holz ist für was anderes gut. Die sollen Schluss machen mit dem Krieg. Dann brauchen sie keine Unterstände, ne? Und da war der Vater dabei. Da hab ich dem Frühstück und Mittag hingebracht, wo er mit dem Knüppel in der Hand gestanden hat. Ja, weil die Streikbrecher doch kommen wollten. Vater hat Glück gehabt. Ein paar Arbeiter sind eingesperrt worden nach dem Streik. Aber er nicht. Der Krieg ging ja dann noch bis 18. Na, pass mal auf. Bin doch nur jetzt schon über 80. Aber die Menschen, die müssen mal ihr Gehirn erweitern. Dass kein Krieg mehr kommt. Mit den Waffen, die die jetzt haben? Na, schönen Dank, du. Da werden nicht nur einzelne Flächen zerstört, nee. Da fliegen ganze Erdteile rum. Sollen sie mal ihren großen Geist nehmen und drüber nachdenken, wie sie die Kriege verhindern können, ne? Aber, ja, an Waffen, da verdienen ja die Kapitalisten. Nur pass mal auf. Wo nur der Sozialismus dazugekommen ist, da wollen die den wieder vernichten. Verstehst du? Die Hochwohlgeborenen, ne? An jeden Krieg haben die verdient, die Reichen. Aber wir armen Schlucker, wir haben's ausgebadet. Aber diesmal kriegen alle was ab, du. Auch die Reichen. Das Schlimme ist nur, dass wir mithalten müssen, ne? Ja. Ja, so sehe ich das. Naja. Man macht sich seine Gedanken, weißt du? Nee, bei mir war ja nicht viel mit Schule. An zwei Lehrer kann ich mich noch erinnern. Fräulein Krüger und Herr Brandt. Siehste, jetzt komme ich direkt auf den Namen. Ja, die waren immer zusammen, die hielten immer zusammen, weißt du? Und pass mal auf, die haben mit uns Ausflüge gemacht. Heute ist mir das bewusst. Da waren auch ältere Menschen mitgekommen. Da sind wir zwischen den Bergen nach Lügendorf und dann da in den Wald. Und da haben die so eine Art Beratung gemacht. Und nachher hat sich rausgestellt, dass Brandt auch Kommunist war und die Krüger. Die haben uns als Tarnung genommen. Verstehst du? Heute weißt du, das sind Genossen gewesen, die sich beraten haben. Aber als Kind, da hast du doch mit dem Politischen das alles nicht gewusst, nicht? Ja, also die haben uns immer spielen lassen. Und die haben sich in Gruppen zusammengesetzt, genau wie die Mutter und das Schweigen, weißt du? So hat es doch früher auch schon welche gegeben, die gegen Kapitalismus und Faschismus waren. Ne? Siehst du, das waren nur gelehrte Leute. Und die wussten auch schon von der Unterdrückung. Und das alles. 17 ging's los, ja. Aber wenn du die Atombombe kommt, da sei Gott vor, du. Nee, an Gott glaube ich nicht. Der Mensch muss alleine klarkommen. Als Kind bin ich auch in die Kirche gegangen, zum Gottesdienst. Sind wir alle hier gegangen, das war so. Kennst du Gesangbücher mit Henkel? Na, pass mal auf. Die Männer haben gesagt, sie gehen in die Kirche, aber da haben sie nur einen Kopf reingehalten und sich danach in eine Kneipe getroffen. Und dann haben sie Karten gespielt und ihn gesoffen. Und wenn die Kirchzeit zu Ende war, dann sind sie nach Hause gegangen zum Mittagessen. Aber von 10 bis 12 gingen sie dahin, wo die Gesangbücher Henkel haben. Ne? Ja. Naja, gelobt sei Jesus Christus. Ne? Nee, an Gott glaube ich nicht. Nur an der Natur, weißt du? Wenn so ein Atompilz hochgeht, da ist das aus mit der Natur. Das friedliche All, wo die Sterne und wir sind. Wir sind ein Planet, weißt du? Da gibt aber noch viel mehr Planeten. Und die kommen dann alle durcheinander. Wir können doch die Menschen nicht so umbringen. Die ganze Natur mit. Wenn du als Kind mit der Natur aufwächst, dann siehst du das so. Unser Vater hat sich ausgekannt mit der Natur. Naturfilme sehe ich am liebsten. Unser Städtchen ist ein Ackerbaustädtchen gewesen. In den kleinen Straßen, da wohnten meistens Bauern, Ackerbäuer. Nicht so wie in Europien. War doch alles mit Landwirtschaft verbunden. Na ja, zu Hause war schon schön. Landschaftlich auch. Naja, aber wo du deine Arbeit hast, da bist du zu Hause. Ne? Wo du dein Geld verdienst, wo du dein Essen und dein Trinken hast. Ne? Naja. Und wie ich denn den Heinz hab hier in Potsdam kennengelernt. Und die Leute haben immer gesagt, ach, dann sind sie wohl traurig, dass sie weg sind von zu Hause. Da hab ich gesagt, nee, ich hab keine Sehnsucht. Wo ich meine Familie habe und mein Brot, da ist doch mein Zuhause. Ich bin da weggegangen, nicht? Was soll ich denn nachher drum jammern? So was Blödes, meine Heimat, meine Heimat. Wie sie heute jammern. Ach, unser Pommerland, ne? Was haben wir denn gemacht? Arbeiten mussten wir. Die anderen haben geschlemmt, ne? Der Kupka und denn die Jörn. Wer kennt denn das? Unsere Heimat. Wer kennt denn die? Die 50 sind vielleicht. Aber so dolle können die sich auch nicht erinnern. Die waren doch Kinder. Da nehmen sie doch noch nicht Notiz von, ne? Damals war da die Welt ganz anders. Da waren wir unterdrückt von der Hochwohlgeborenen. Haben auf dem Feld gearbeitet. Wenn du den Kopf mal gehoben hast, dann wurde gesagt, los, los, weiter. Wir mussten schon als Kinder dazu verdienen. Wir waren 6, ne? 4 Mädchen, 2 Jungs. Karl ist 18 gefallen. Fritz ist Ingenieur im Rheinland und in Berlin gewesen. Der war intelligent. Und ich war erst Landarbeiterin, ja. Und dann Brauereiarbeiterin. Von 19 bis 22, ja. Also vom 14. bis zum 16. Lebensjahr. Das war eine schwere Arbeit, auch. Das Korn wurde auf der oberen Tenne getrocknet. Da war so eine Art Sieb, dass die Wärme von unten durch die Löcher kam, damit es trocken wurde, ne? Stundenlang mussten wir es mit einer Schaufel hin und her bewegen. Und dann kam es auf die untere Tenne, da wurde es eingesackt und dann kam es rüber zum Brauen. Das haben wir alles mit der Hand gemacht. Und später habe ich dann bei Fenske in der Weberei gearbeitet. Haben wir richtige Kammgarnstoffe gewebt. Na, pass mal auf, der Fenske, der hat die Stoffe nach Manchester geschickt. Und zu uns sind die denn als englisches Kammgarn zurückgekommen. Konnten sie teuer verkauft werden, ne? Heute sagst du Importe. Verstehst du? So wurde das früher gemacht. Die haben das aufgekauft und als englisches Kammgarn zurückgeschickt. Das nannten sie Handel und Wandel. Vom Schafscheren bis zur Pferdchenwolle kenne ich die Arbeit, alles. Die Schafe wurden so mit spitzen Scheren geschoren. Die Wolle wurde gewaschen. Ja, schwarze und weiße Wolle, es ergab graue Wolle. Im Krempel wurde sie zerrissen. Zuerst kamen Ballen und dann Fäden und die Rollen mit den Fäden. Die kamen nachher oben in eine Spinne. Mensch, der Olle Fenske. Es war ein reicher Mann. Der hat am Wasser gewohnt. Naja, ein Brot hat 50 Pfennig gekostet damals. Stundenlohn war 35 Pfennig. Ich bin dann 24 weg von zu Hause. Erst nach Braunschweig. Wir sind als Schnitter dahin gefahren, nicht einfach so. Früher sind wir da los, weil bei uns da unten ja nicht so viel Arbeit war und das alles, weißt du? Und da hat ihn ein Schnitter geworben. Ein Jahr war ich alleine, das dritte Jahr war dann unsere Grete auch mit, weil wir die Bahnfahrt bezahlt gekriegt haben, wenn wir von Anfang bis Ende geblieben sind, ne? Dann haben sie uns ja auch die Rückfahrt bezahlt. Du, das war teuer damals, das hat über 30 Mark gekostet, ne? Ja, eine Frau war das damals. Die Mädels und junge Frauen, wie sie nur gerade waren, so bei uns als Schnitter angeworben hat. 35 Pfennig gab's die Stunde. Mittag und Abend. Frühstück musste der Lene machen. Kaffee hast du gekriegt. Unterkunft. In so einer Kasernenliste. Mehrere in den Raum, so Zähne. Naja, das waren so richtige Schnitterkasernen. Ne? Eine ältere Dame, Frau Ott, die hat für uns gekocht. In der Konservenfabrik, da haben wir auch gearbeitet, ja. Und dann haben wir, die Pommern, ne, nach Feierabend noch geholfen, Rüben verziehen. Da haben wir doch noch Geld nebenbei verdient. Da habe ich für meine Lieselotte ein schönes Kleidchen genäht, so schön, so bestickt und das alles. Und die Ene, die wollte, dass ich unbedingt ihr auch so was mache. Nee, sag ich, das kostet doch meine Zeit, das Austicken und das alles. Nicht? Andere haben denn gejubelt, sind in der Gräben gekullert und da habe ich gesagt, nee. Ach Mensch, wie ich gelebt habe, das kann man doch heute ja nicht mehr vergleichen. Damals war die Welt ganz anders. Als Frau warst du verloren, wenn du arm warst. Ne, Lieselotte ist unehelich, ne? Damals war mein Leben verfuscht. Könnt ihr euch da ja nicht vorstellen, wie das früher gewesen ist. Das kannst du aus alten Büchern rausnehmen. Gerade die jungen Frauen heute, die nehmen alles selbstverständlich. Heute kannst du nicht vergleichen. Wenn du gut in der Schule bist und immer lernst, da kannst du bis zum Professor kommen, auch als Frau. Hauptsache, du hast Köpfchen. Hm? Ja, damals war da nichts für Frauen. Kindergarten gab's nicht. Ja, war's gut, dass Vatchen und Mutchen diese Leute genommen haben. Immer weiß ich noch, wie ich zurückgekommen bin. Das war, glaube ich, das letzte Mal, ja. Ach, Mamichen, geh mal rein. Ich hol mir bloß Maulwurftaschen. Vater hatte ihren Sechser eben. Da ist sie zum Bäcker und dann hat sie noch in die Stube gerufen. Mutchen, unsere Mama kommt. Mach mal auf. Das war ich. Mama war ich. Ne? Ja. Ne? Denn hat der Fenske gesagt, wenn sie nur im Winter hier arbeiten und uns im Sommer im Stich lassen, dann brauchen sie überhaupt nicht wiederkommen. So. Hat er recht gehabt. Dann habe ich gesagt, scheiß, dann bin ich nach Potsdam. Ja, das war 28, ne? Meine Schwester hat hier gearbeitet. Bin ich erst mal 2 Tage hier gewesen, habe ich angefragt. Da hatte ich gleich Arbeit. Weißt du, im gleichen Zimmer. Habe ich hinten gewohnt und die Grete vorne. Das war so ein schmales Handtuch. Naja, für mich war doch egal. Hauptsache, ich hatte ein Dach über dem Kopf, ne? Da habe ich mir ein paar Möbel gekauft. So ältere Möbel, ne? Ein Kleiderschrank. So eine Art wie... Nee, Vertigo war das, glaube ich, nicht. Nee, kann man einen Glasschrank gekauft, der war neu. Und dann habe ich meine Wäsche darin gepackt. Und da gab es da früher so eine Abelsinenkisten, weißt du? Die waren zweigeteilt. Und die habe ich mir dann als Waschkommode hingestellt. Oben hatte ich eine Schüssel. Unten hatte ich meine Handtücher zu liegen, meine Schuhe. Ja, und dann habe ich mir noch eine Chaiselong gekauft und ein Bett. Das hatte ich so mit Metall. Sah gut aus. Sehe ich heute noch manchmal im Film, wie die Puffs so sind, so zwischen den goldenen Strämeln Figuren. Ja, das habe ich gehabt. Und das Fußende war dann glatt. Da hatte ich so ein lila Futter oder was das war. Und damit war alles ausgeschlagen. Sah ganz gut aus. Und dann hatte ich eine Menge Kissen gemacht. Nee, das hat doch alles Geld gekostet, ne? Verdient hast du doch nicht viele. Was habe ich denn verdient in der Woche? Ne? Früher war doch alles in Wochen, ne? 19, 17 Mark und ein paar Kleine, ne? Liebe. Nee, Liebe habe ich nicht kennengelernt. Den Heinz hatte ich ganz gerne, ja. Ich habe gesagt, wenn der mit mir zusammenbleiben will, dann soll er mir jede Woche 20 Mark geben. Die will ich für ihn sparen, dass er sich was anzuziehen kaufen kann, ne? Du, der hat geschindert und geschuftet. Und er 20 Mark die Woche hat er verdient. Es war viel Geld. Aber freitags hatten die doch das meiste versoffen, ne? Seine Mutter hat er auch nur 20 Mark die Woche abgegeben. Immer wollten wir ausgehen. Da sagt er zu mir, bring mir meine Hose zum Bügeln. Ne? Bin ich hin zu seiner Mutter, entschuldigen Sie bitte, ich bin die Freundin von Heinz, ich soll seine Hose zum Bügeln bringen, die braune, so. Seine Mutter sagt, na, der hat doch bloß die eine, die braune. Und die hat er doch an. Na, da war er denn einverstanden, dass ich für ihn spare. Nach und nach war er denn der feine Herr, nicht? Na ja. Der im großen militärischen Waisenhaus zu Potsdam, da habe ich als Reinigungskraft angefangen. Dann hatte ich eine Auseinandersetzung mit einer. Wir waren doch immer zu dritt, ne? Und der ihn hat die Urlaub gegeben, weil ihr Verlobter kam. Emmy hieß die. Die war noch nicht verheiratet, ne? Und dann kommt der Verlobte, weißt du? Wo die Kinder im Waisenhaus Urlaub hatten, da mussten wir immer die Klassen und alles sauber machen, auch die Aufenthaltsräume. Und in der Zeit hat die Urlaub gegeben, du. Und dann kam sie an mit Meckern. Na, da hab ich aber zu ihr gesagt, na, zum Donnerwetter hab ich gesagt, jetzt reicht mir das aber, andere schicken sie in Urlaub, nur weil der Mann schöne Augen gemacht hat, ne? So weit, ja. Die hat gezittert. Nee, sag ich, das mache ich nicht mehr mit. Und sie wollte zum Direktor gehen. Da bin ich vorne dran. Da laufe ich zuerst hin. Und dann habe ich dem die Sache vorgetragen. Und als die dann kam, da hat er gesagt, die Frieda also, die hat sich schon beschwert. Und wie können Sie die andere einfach in Urlaub schicken und die Frauen sollen die Arbeit einfach mitmachen? Die hat aber noch was auf den Kopf gekriegt. Aber trotzdem, als eine Stelle in der Küche frei wurde, bin ich in der Abwaschküche. Das waren 3 Knabenkompanien, weißt du? Decken mussten die selber. Wir haben die Tischer sauber gehalten und die Tische, ne? Zum Frühstück mussten wir Brot schmieren und Mittag mussten wir helfen austeilen, weißt du. Die Köchin, die hat das Fleisch verteilt und wir die Kartoffeln und die Soße, wir waren da bloß Hilfskräfte, ne? Nachmittags hatten wir frei und manchmal bin ich dann bis abends geblieben mit Frau Palm. Da haben wir dann Handarbeiten gemacht, weil die Sonne manchmal so schön geschienen hat und da haben wir uns in die Küche ans Fenster gesetzt bis zur Abendbrotzeit. Ja, das ging dann so bis 8. Ja, du aber zwischen Frühstück und Mittag, da hatte ich noch 3 Aufwartestellen, bloß um was zuzuverdienen, ne? Ja, in so einem kleinen Geschäft in der Bäckerstraße. Da war ich dann donnerstags und sonnabends. Und dann hatte ich noch eine im Oberrechnungshof, habe ich Fenster geputzt. Und eine war eine Kneipe, ja. Aber nur pass mal auf, weil ich doch noch als Reinigungskraft nebenher gearbeitet habe. Da war ich denn Doppelverdiener, verstehst du? Aber wenn der Heinz auch Arbeit hatte, ne? Aber meistens war der ja arbeitslos. Und dann war ich ja nicht Doppelverdiener. Aber da habe ich mich mit denen aufgeschmissen im Waisenhaus und habe ich gesagt, na denn suche ich mal eine andere Arbeit. Damals war doch der Junge schon da. Deshalb hatte ich doch den Heinz heiraten müssen. Naja, sehr ja. Rosi kam dann 39 dazu, ja. Kannst du glauben, als Frau warst du schlecht dran da. Also bin ich mit meinem Jungen auf den Arm zur Heeresverwaltung in der Jeherstraße, hab mich vorgestellt und er sagte dann, na ja, sie können anfangen als Reinigungskraft. So, nachher war die Heeresverwaltung ja in der Mammonstraße, da ja, wo jetzt das Lehrerinstitut drin ist, ne? Ich musste immer früh um 5 Uhr aus dem Haus, ne? Und immer komme ich nach dem Jungen sehen. Ich denke, wie riecht denn das hier? Heinz war arbeiten. Der hatte gerade mal wieder welche. Na, ist auch egal. 35 Jahre müsste es gewesen sein. Der Junge war 2. Ich rieche. Och, sag ich, Junge, steh doch mal still. Steh still, du hast doch die Hose voll. Töppisch, töppisch eher. Nehm das Töpfchen hoch. Ist nicht drin, ne? Töppich, töppich, zeigt er. Klettert über den Sofa, kraucht unter den Tisch, du. An den Tischbein, da hat er einen Haufen hingesetzt. Damit ich die Hosen nicht waschen muss, hat er gemeint. So hat er das verstanden. Der ist so stolz gewesen. Er hat ihn nicht verkloppt. Och, sag ich, das ist ja feiner. Dann komm mal, mein Junge. Hab ich ihn sauber gemacht. So, nun wollen wir uns anziehen. Ja, du, der war früh sauber, Rosi auch, da habe ich wenig Arbeit mit gehabt. Aber nachher, wo das Mädel denn auch noch da war, ne? Kannst du dir da vorstellen, bin ich da aus der Rennerei nicht rausgekommen, ne? Im Bett war so oder im Kinderwagen, bin ich dann früh los, um 9 Uhr schnell nach Hause, hab ich sie fertig gemacht. Dann kam sie wieder ins Bettchen und wenn ich dann um 2 wieder kam, dann habe ich sie beide mitgenommen, den Jungen und die Rosi. Dann habe ich sie in den Kinderwagen gesetzt und manchmal auf dem Kasernenhof unter der Kronprinzeneiche gestellt. Und da hat sie dann gestanden, wenn die Blätter sich dann so bewegt haben. So. Naja, so sind meine Kinder groß geworden. Der Junge, der sollte sie schieben und schaukeln, dass er ruhig ist. Nicht? Aber der ist immer zu der Pferde abgehauen, nicht? Dann haben die Soldaten sie geschaukelt. Ich hab den Bengel denn verdroschen, ne? Was soll ich denn machen? Ja, yeah. Stimmt schon, ich hab eine lockere Hand gehabt. Ich musste da alles alleine machen. Auf Heinz konnte ich doch nicht zählen. Na ja, ist ja auch real. Aber das war ja alles nicht. Gehen die ersten Bombenangriffe auf Potsdam, du. Die waren 42. Wenn die dann nach Berlin rübergeflohen sind oder wenn sie nicht rübergekommen sind, dann haben sie sich doch bei uns erleichtert. Und der richtige Angriff, das war 14. April 1945. Ich heiße Meier, wenn da einer nach Berlin rüberkommt. Weißt du, wer das gesagt hat? Göring hat es gesagt. Denn will ich Meier heißen, na? Doch, bald hieß der Meier. Wir mussten nur drüber weg bei uns, ne? Da habe ich immer gesagt, wir kriegen die Vorspeise, Berlin das Kompott. So war's auch. Nachher war's denen doch egal, was die bombardiert haben. Haben sie doch keine militärischen Ziele mehr gehabt. Da wollten sie doch die ganze Bevölkerung ausrotten. Du, hier hat alles gebrannt, wie wir aus dem Keller rausgekommen sind. Mussten wir löschen, der Junge mit. Der war 12, das Mädel 6, wie alles vorbei war. Nee. Die Rose ist im Luftschutzkeller groß geworden, du. Das kannst du sagen. Die war so artig. Wenn das losging mit dem Fliehalarm, da hat bloß aufs Deckchen gekloppt. Dann hat sie sich aufgesetzt. Die war so artig. Ich kann mich nicht erinnern, dass die einmal geweint hat. Als ob die geahnt und gewusst hätte, jetzt musst du aushalten, ne? Ja, mit Gerd ging's auch. Einmal haben die Bombenangriff gespielt, du. Da sind sie aufs Dach gekrochen, haben die Biberschwänze rausgezogen und die Ziel alle auf den Hof geschmissen. Da. Na, groß war er, aber der Verstand war doch noch nicht so. 9 Jahre war er. Die anderen Bengels, die waren älter, die sahen aber jünger aus, weil der so groß war, weißt du? Die waren ganz stolz. Diese dummen Bengel. Wir haben Bombenangriff gespielt, du. Da habe ich mir gegriffen, nur komm mal, du. Bombenangriff spielen, ne? In der Kaserne, da waren gerade Dachdecker, ja, da habe ich alles abgesprochen. Und die haben mir dann ein paar Ziel auf den Wagen gepackt. Und dann musste er den großen, schweren Wagen ziehen. Das ist deine Strafe jetzt, sag ich, du. Das hat mir nicht leid getan. Die anderen, die sind ja weggelaufen, wo die Frauen gekommen sind. Aber der blieb natürlich stehen. Ja, Frieder ihrer war das wieder, hieß das dann. Der war da so viel größer als die anderen. Der Heinz hat dann das Dach in Ordnung gebracht. Der war ja vom Bau. Hucker mal. Du, zwischen Heinz und dem Jungen. Nee, da war das nicht gut gewesen. Als er 42 eingezogen wurde. Und der Junge wollte da mal mit seinem Fahrrad fahren. Da habe ich gesagt, schreib eine Feldpostkarte an Vater, ob der das erlaubte. Naja. Die Kinder hatten noch nichts zum Spielen. Lauter Blödsinn haben die Bengels im Kopf gehabt. Die wollten U-Boot spielen. Ja, da haben sie sich ein Floß gebaut. Hier von Kohlenköppe, da haben sie das Holz geklaut. Dann haben sie Klöfter genommen und ein paar Schalbretter drüber. Dann haben sie zusammengebaut. Ne? Da sind sie denn zur Glienicker Brücke da, an der Pferdeschwemme hin. Und da haben sie im November da das Floß fertig gemacht. Die Schiffer, die da immer nach Berlin gefahren sind, die hatten da ihren Liegeplatz im Winter. Und die haben denn gesehen, dass die Kinder runtergefallen sind vom Floß. Da haben sie so rausgeholt. Du, das kann ich dir sagen. Der Vater weg. Die Kleine so klein. Da hab ich den verdroschen, du. Ich hab den so verkloppt. Hab ich ihm ein heißes Bad gemacht und einen heißen Tee zu trinken gegeben und renn ins Bette, dass der mir nicht lungenkrank wird, ne? Bei der Kälte, also nee. Wenn die Schiffer nicht gewesen wären, du, die wären alle abgeblubbert. Ja, als alles vorbei war, der Krieg und das alles, da habe ich Gerd und die Rosi nach Fahrland geschickt zur Schule. War ich zufrieden, dass sie wenigstens ein paar Kartoffeln und ein bisschen Brot hatten. Ne? Ich habe entrümmert. 46, ja, kam Heinz zurück. Und bis Ende 47, da war ich dann auf dem Versuchsgut in Bornim. Ja, ist der Gerd aus der Schule gekommen, war er 14 und Ende 47 bin ich dann zum Kohlenhof gegangen, ja. Sowjetische Dienstleistungsorganisation war das. Das war so eine sowjetische Einheit, ne? Die haben Lebensmittel versorgt und verteilt und auch Kohlen. Und die wurden dann mit der Bahn angefahren und wir Frauen haben sie auf die LKW geschippt. Ne? Ich hab Kohlen verteilen helfen. Wir haben Deputate bekommen. Mal haben wir Sachen bekommen, auch etwas Geld. Ach, für mich war doch hauptsächlich, dass ich Kohlen hatte, zum Eintauschen, verstehste. Ja, auf dem Kohlenplatz, da habe ich, ja, ziemlich 5 Jahre gearbeitet. Und dann bin ich 51 im September zum RAW. Ja, von 47 bis 51 habe ich Kohlen geschippt. Dann war es mir zu viel. Du, die Waggons immer kaputt. Dann lagen die Bretter da. Da konntest du die Kohlen mit der Forke rausklauben. Nee, jetzt reicht's mir, hab ich gesagt. Jetzt gehst du dahin, wo die Wagen ganz gemacht werden. Der Junge ist ja manchmal mitgekommen, die 25 Tonner ausladen. Sieh mal, die ersten Kohlen, die musstest du doch mit der Hand rausnehmen, damit die Tür aufgeht. Na, da konntest du keine Schippe ansetzen, ne? Der Junge wollte mal helfen. Und einmal ist er eingeschlafen, mitten auf dem Kohlenberg. Der war so kaputt. Und jeden Morgen musste der um 3 aufstehen. Der war doch in der Bäckerlehre, ne? Ah ja, auf dem 25-Tonner, da waren wir zu zweit. Hm? Ja, 4 bis 5 Stunden haben wir gebraucht. Und dann gab's Waggons, die hatten gar keine Türe. Da mussten wir oben überschippen, verstehst du? Erst die Waggons leer schippen und dann die Kohlen von der Erde auf die LKW. Und alles mit Schippe. Naja, meistens waren 3 in einer Truppe. 2 sind zum Abschippen mitgefahren und die eine ist oben auf dem Waggon geblieben und hat weitergeschippt. Ja, du, 7 LKW mussten am Tag B und entladen werden. Mhm. Jedes Mal 3 Tonnen. 3 mal 7. 21, ne? Und alles waren Frauen. Die Männer waren doch nicht da. Erst im Krieg und dann in Gefangenschaft. Naja, im RAW ist es auch so gewesen. Ach, das Gute war doch nur, dass sie für die Frauen Gesetze gemacht haben. Hier, da habe ich rausgesucht. Pass auf, ist vom 1. Bundeskongress des FDGB da. War 1946. Ja? Also, hier. Im wirtschaftlichen Leben steht die Frau mit an erster Stelle. Und wie sieht es im politischen Leben aus? Soll sie da an letzter Stelle stehen? Ihr müssen auf politischem und sozialem Gebiet dieselben Rechte zustehen wie dem Manne. Die alte Losung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, muss im neuen demokratischen Deutschland endlich verwirklicht werden. Dem Mutterschutz muss ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Frauen müssen Plätze einnehmen, die ihnen gebühren. Die müssen vertreten sein in den öffentlichen Ämtern, als Lehrerin, in den Schulen und in den Gewerkschaften, siehste? Im RAW ist es auch so gewesen. Aber die Männer wollten nicht so. Die wollten uns nichts zutrauen. Nun pass mal auf. In der Transportkolonne, wie ich zu Hesse hinkomme, guckt der mich so an. Ich soll mich hier melden als Transportarbeiter, sag ich. Was, sagt er, Sie? Ja, sag ich. Na, warten Sie mal, ich werde mich erst mal umziehen. Dann habe ich meine Arbeitshose angezogen und mein Kopftuch umgebunden. Und dann kam ich wieder. Ja, jetzt kann ich sie mir schon als Arbeiter vorstellen, sagte Hesse. Ne? Na, da war ich dann beim Transport. Da musste man die neuen Bretter aufladen und mit dem Wagen zur Halle fahren, alles per Hand. Nee, und da habe ich gesagt, das reicht. Und dann hieß es, Sie wollen Frauen ausbilden als Lokführer. Sie haben kein Personal. Rangier-Lokführer. Verstehst du? Hab ich zum Meister gesagt? Ich mach das. Das klappt oder das klappt nicht. bin ich denn zu Erwin und hab gesagt, ich komm zu dir auf die Lok. Na mach, Manfreda, sagt er, dann bist du die erste Frau, die das macht. Und dann muss ich nach Rummelsburg mich vorstellen. Ach, Sie sind die Frieda aus Potsdam, die erste Frau als Rangierer auf der Diesellok. Ne? Aber die Männer, die haben gesagt, was sollen jetzt die Weiber hierauf? Ich sage, regen Sie sich nicht auf, Kollege. Wenn ich das bewältigen kann, dann fahre ich. Und da bin ich gefahren. Du, da musst du aber aufpassen. Fahren, zurück und fahren und zurück und anderes Gleis und dann fahren und zurück, fahren, zurück. Du, das liegt doch da Gleis an Gleis, verstehst du? Na? Nach dem Krieg, da war das nicht mehr. Das kann bloß ein Mann machen. Weißt du, wer fähig ist und kann die Arbeit, der macht sie. Hauptsache war, der Posten war besetzt. Ne? Genau wie Bürgermeister und Direktoren und BEL. War ja auch mal BGL-Vorsitzende, aber nur ein Jahr. Nee, Schreibtisch liegt man nicht. Wisst ihr, ich muss sehen können, was ich mache. Naja, Schulen konnte ich nicht besuchen, wie ihn zu Hause und so. Aber ehrenamtlich bin ich ja in der BGL geblieben. Ich wollte wieder auf die Lok. Naja, aber da war dann nichts mehr frei. Da bin ich auch krank geworden mit der Lunge und... Naja, sicher von Kohlenschippen. Da habe ich in der Polsterei gearbeitet, ja. Da habe ich mehrere neuere Vorschläge gemacht. Ist bezahlt worden. Zum Produktionsaufgebot habe ich ein Gedicht geschrieben. Das hat in der Zeitung gestanden. 50 Mark habe ich dafür bekommen. Du, manche neiden's dir. Pass mal auf. Von mir sind doch damals Bilder in der Zeitung gewesen, nicht? Weil ich die erste Frau in der DDR war, die Lok gefahren ist. Und die eine, die hat sich aufgeregt, weil sie länger gefahren ist und nicht in der Zeitung war. Da hab ich zu ihr gesagt, na, du reg dich doch nicht auf. Gagarin war der erste Mensch im Weltall und das zählt. Und andere können doch so lange da oben bleiben. Er war der Erste. Das zählt. Und ich war die erste Rangierlokführerin von der DDR. Und die bleib ich. Hm? Ja, heute ist das selbstverständlich. Aber damals haben die mich schief angesehen, als ich auf die Lok gestiegen bin. Naja, in der Parteileitung vom RAW bin ich auch gewesen. Ich habe da die Frauenkommission geleitet. Und als ich Kandidat von der Partei wurde, da habe ich mir das Ziel gestellt, 200 Frauen für den DFD zu werben. Im RAW waren ja meistens Frauen, ne? Ja, ich war im Bezirksvorstand vom FDGB. Habe ich in Ferchen Kinderferienlager eingerichtet. Ne, ich habe Unterstützung vom Berg gehabt, ne? Naja, Bezirksleitung Potsdam, meine ich, ne? Bei uns im Betrieb, da habe ich dafür gesorgt, dass wir einen Kindergarten gemacht haben. War ja auch eine Strapaze. Mit den Kindern in der Straßenbahn, ne? Ja, wichtig war, dass die Frauen nicht erst wie weit laufen müssen mit den Kindern. Da konnten sie die Kinder im Werk abgeben. Und ne, heute haben es doch die Frauen besser. Und da habe ich mich auch vom DFD aus mit der Jenny Matern unterhalten. Die ist schon verstorben. Den Hermann, seine Frau, weißt du? So eine blonde, ganz patente Frau. Die hat mich mal von Berlin mitgenommen. Die musste gerade nach Potsdam und da komm mal mitgenossen, hat sie gesagt. Und dann hat sie mich bei meiner Wohnung abgesetzt. Und da haben wir uns unterhalten. Ich habe zu ihr gesagt, besser wär's, wenn sie die Neubauten machten, dass sie die Kinderkombination gleich einbauen. Dann geht die Mutter nur rüber, von der Wohnung gibt das Kind ab. Na, ich weiß doch, wie mir das ging. Den Jungen hinstellen und ich sage, pass auf deine Schwester auf. Die war noch ein Kinderwagen, wisst ihr ja, ne? Und dann bin ich zur Arbeit hingegangen, in Angst. Du, der Gerd ist mit 2 Jahren aus dem Kindergarten ausgerückt. Alleine, über den Kanal gekommen, zum Ochsenkopf hin. So, da bin ich. Na, die wollen immer beten, sagt er. Damals war es ja noch nicht so gefährlich, bei den paar Pferdewagen über den Damm zu gehen. Aber immerhin, ich habe mir die Arbeit damals so ausgesucht, dass ich nicht so einen weiten Weg hatte, von den Kindern weg, nicht? Wie ich im Waisenhaus gearbeitet habe und Gerd entbunden hatte, da bin ich schnell nach Hause, hab den Bengel gestillt und trockengelegt und bin wieder arbeiten. Da haben die Leute immer gesagt, ach Jott, jetzt luft's wieder, jetzt kriegt der Junge wieder Schüttelmilch. Als er 2 Jahre war, hat er Butter geholt. Ein Stück Butter hat 95 Pfennig gekostet, ne? Und er wollte das Geld nicht abgezehrt haben. Der wollte den Taler wieder haben. Da musste ich ihm immer eine Mark geben, damit er das Geld wiederkriegt, nicht? Der Bengel. Du, mit 2 Jahren ist der mit dem Schlitten abgehauen. Mit Lisa, der meiner Ältesten, war ich in der Waschküche. Es war Sonntag, habe ich ihn angezogen, dass er in der Sonne spielt. Und mit Emma gucke ich raus. Der Junge ist nicht da. Heinz natürlich wieder bei Matschkuje in der Kneipe. Habe ich Lieselotte hingeschickt. Fadi, du möchtest nach Hause kommen. Gerd ist weg. So. Na, da sind sie denn zum Ruinenberg. Da war er nicht. Und dann kam er an. Mit Filzschuhen. Mütze über die Ohren und die Rotznäse. In der Havelbucht war er, du. Da hab ich den aber durchgewanzt. Dass er erst mal warm wird, wa? Und sich das merkt. Und hingepackt und Tee gegeben. Und die Angst, die man immer ausgestanden hat. Also, nee. Nee. Zwei Kriege hat man mitgemacht und das alles, ne? Da kannst du reden und machen, was du willst. Der erste Krieg, der war traurig und schlimm genug. Und der zweite, der hat noch mehr Menschen gefressen. Und warum? Weil der Wahnsinn hier nur mit Gewalt wollte. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Wenn alles in Scherben fällt. Ich sehe noch, wie sie hier die Synagoge angebrannt haben. 38. Kristallnacht. Nee. Das erste war, dass sie 38 in Böhmen einmarschiert sind. Und dann kam der Neuner zurück durch den Lustjarten. Und 39, da ging's mit Polen los. Da haben sie sich in polnische Uniformen gesteckt und haben selber einen Sender überfallen. Gleiwitz damals. So ging das los. Pfui, geil nochmal. Naja, unsere Zeit war schlecht. In jungen Jahren. Und auch, wo du Familie hattest und das alles. Ich hab vieles in Kauf genommen, um den Kindern das Elternhaus zu erhalten. Naja, wenn du alles alleine machen musst. Der Mann schiebt die Beine unter den Tisch. Naja, da kommt die Frau an, explodiert. Ich muss alles besorgen, alles machen, nicht? Na, wenn's da nicht passt, dann geh ich eben los, dann geh ich in eine Kneipe. Na, ach Mensch, die Männer, die denken, die sind unterdrückt, wenn sie mal helfen. Aber das kommt durch die Jahrhunderte, weißt du? Die Jüngern sind ja anders. Heute fahren die Männer schon mal mit den Kinderwagen. Das gab's doch früher nicht. Ja, die Gleichberechtigung, die wurde 1949 eingeführt. Da hab ich gesagt, was die Männer können, das kann ich auch. Na, wisst ihr, so bin ich auf die Lok gekommen. Ich wurde entlohnt wie die Männer. Das erste Mal in meinem Leben. Das ist ja bloß eine Frau, ne? Du, manchmal ist eine Frau denkender als wie ein Mann, weißt du? Die denkt weiter. Naja, wie im Haushalt, ne? Wo sie alles vorausbedenken muss, nicht? Das macht sie denn auf Arbeit auch? Während manche Männer, die machen stur ihre Arbeit, ne? Die gucken nicht rechts und nicht links. Ach so, weil du gesagt hast von der Scheidung. Manche Männer sind zu bequem. Und dadurch kommen die Reibereien. Weißt du, wenn sie sich scheiden lässt, die Frau, dann weiß sie, sie muss alles alleine machen. und dann quälte sich nicht durch die Hoffnung, dass er auch mal was macht. Wisst ihr? Denn ist er nicht der Trutchen und er ist nicht der Pascha. Und vielleicht klatscht er sogar noch in die Hände, wa? Nee, heute sagen die Frauen nicht wo. Nun, nimm doch mal früher die Bezahlung. Wir haben 35 Pfennig die Stunde bekommen, die Männer 70. So, der Unterschied schon. Da kannst du doch alles dran sehen. Aber arbeiten. Nicht wie heute manche da. Da weißt du auch nicht, wofür die ihr Geld kriegen. Na, weißt du. Ich hab auch mal einen Spaß mitgemacht, ja. Aber sonst, du kalter Kaffee. Ich hatte genug. Und als das RAW 125 Jahre alt wurde, da war ein Heizer, ja. Mit dem habe ich dann ihn getrunken und getanzt. Du, und dann fing der an von seiner Frau. Und da hab ich gesagt, wissen Sie was, Kollege, hören Sie auf, von Ihrer Frau zu klaren. Nun sagen Sie bloß noch, Fräulein, ich liebe dir. Dann weiß ich aber alles. Du, der hat geguckt. Na, sag mal, wenn die ollen Kerle mal fremdgehen wollen, ist doch mies, wenn sie ihre Frauen schlecht machen. Und zu Hause spielen sie Mäuschen, so klein mit Hut, ne? Nee, ich will nicht klagen. Im Sozialismus ist meine Arbeit anerkannt worden, auch gut bezahlt, gleichen Lohn für gleiche Arbeit, ja. Orden. Ja, hab ich. 11 Stück. Nachher ist der ganz krumm. Am 7. Oktober 1962 wurde sie vom Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Otto Grotewohl, mit der Verdienstmedaille der DDR geehrt. Lebensansichten einer alten Arbeiterin. Sie hörten eine Sendung der Feature-Abteilung von Katharina Rothärmel. Dramaturgie Alfred Schrader. Musik Michael Schneider. Es sprach Gisela Morgen. Schnitt und Ton Helga Schlund. Regie Ingo Langberg. Und gesendet wurde es am 7. März 1988 in der Stimme der DDR, einem Hörfunkprogramm des Rundfunks der DDR. Nächsten Samstag kommt der RIAS zum Zuge. Wir wiederholen 2 Folgen aus der Krimireihe »Es geschah in Berlin«, einer Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei von West-Berlin. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.